Kundgabe 4535. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.01.1949. Speisung der Seele. Gottes Sorge um das Irdische. Ernähret euch nicht nur irdisch, sondern gedenket eurer Seele, dass auch sie Speise benötigt und dringender als der Körper. Ihr sorget zu viel um euer irdisches Wohl und bedenket nicht, dass alles hinfällig ist mit der Stunde des Todes, dass aber schon der morgige Tag euch das Ende des Leibeslebens bringen kann und eure ängstliche Sorge dann völlig unnütz ist. Was ihr aber der Seele zugewendet habt, das behält sie, und das allein ist das Fundament des neuen Lebens im jenseitigen Reich. Es ist das Kapital, mit dem allein ihr arbeiten könntet. Immer wieder will ich euch hinweisen darauf, dass euer Erdenleben nicht mehr lange währet und dass ihr ernstlich gedenken sollet der Zeit danach, dass ihr euch für diese Zeit versorget, dass ihr euch ein annehmbares Los schaffet für die Ewigkeit. Führet ein Leben in uneigennütziger Nächstenliebe und gedenket des Öfteren meiner. Verbindet euch bewusst mit mir und bittet mich um meinen Beistand. Und ihr werdet euch auch irdisch nicht mehr zu sorgen brauchen, denn dann sorge ich für euch. Wie leicht mache ich euch das Erdenleben, so ihr nur meine Sorge und Hilfe annehmen möchtet, so ihr die Bedingungen erfüllet, die mich die Sorge um euch übernehmen lassen. Irdische Sorgen brauchtet ihr euch nicht zu machen, so ihr nur für eure Seele sorgen würdet. Sie hungert und darbt, während der Körper bedacht wird mit Speise und Trank und jeglicher Lust der Welt. Gebt der Seele Nahrung und reichet ihr das Brot und den Wein des Lebens dar. Speiset sie mit meinem Wort, denn sie hungert danach. Gebt ihr geistige Kost, auf dass sie reifet während des Erdenlebens, auf dass nicht eine schwache, kümmerlich ernährte Seele in das jenseitige Reich eingeht, sondern die Seele selbst gestärkt ist in der Stunde des Todes, dass sie sich leicht löset vom Körper und kraft- und lichtvoll durch das Tor der Ewigkeit eingeht in das Reich des Lichtes. Ihr selbst müsstet ihr dazu verhelfen, dass sie zunimmt an Kraft und Licht. Ihr dürfet nicht so sehr des Körpers achten und seiner Wünsche, sondern ihr müsstet nur das Begehren der Seele stillen und ihr zukommen lassen, was sie benötigt. Dann wird auch der Körper ernährt werden und erhalten, was er benötigt. Doch eines tut Not, dass ihr der Seele Speise und Trank zuführet, auf dass sie nicht unfähig wird für das geistige Reich. Amen.